Christian! Mit einem Freudenquietscher stürmt Mia auf mich zu und lässt ihr Gepäck einfach stehen. Sie fällt mir um den Hals und umarmt mich fest. Ich habe dich vermisst, sagt sie. Ich dich auch. Ich erwidere die Umarmung. Sie lehnt sich zurück und ihre dunklen Augen mustern mich eindringlich. Du siehst spitze aus, begeistert sie sich. Erzähl mir alles über dieses Mädchen. Wir wollen erstmal dich und dein Gepäck nach Hause bringen. Ich schnappe mir den Gepäckwagen, der eine Tonne wiegt, dann gehen wir zusammen aus dem Terminal zum Parkplatz. Und wie war's in Paris? Offenbar hast du den Großteil der Stadt mitgebracht. C'est incroyable, ruft sie aus. Allerdings hat sich Flaubert als Mistkerl entpuppt. Hey, was für ein grässlicher Mann. Ein miserabler Lehrer, aber ein guter Küchenchef. Heißt das, dass du heute Abend für uns kochst? Oh, ich hatte eigentlich gehofft, dass Mom das übernimmt. Mia spricht ohne Punkt und Komma über Paris. Ihr winziges Zimmer, die sanitären Anlagen, Sacré-Cœur, Montmartre, die Pariser, Kaffee, Rotwein, Käse, Mode, Shoppen. Aber hauptsächlich über Mode und Shoppen. Und dabei hatte ich gedacht, sie sei wegen einer Kochausbildung in Paris gewesen. Ich habe ihren Redefluss vermisst. Er beruhigt mich und verbreitet Geborgenheit. Außer ihr kenne ich keinen Menschen, bei dem ich mich nicht anders fühle. Das ist deine kleine Schwester, Christian. Sie heißt Mia. Mami erlaubt mir, sie im Arm zu halten. Sie ist winzig, mit ganz schwarzen Haaren. Sie lächelt. Sie hat keine Zähne. Ich strecke ihr die Zunge raus. Sie hat ein fröhliches Lachen. Mami erlaubt mir wieder, das Baby zu halten. Sie heißt Mia. Ich bringe sie zum Lachen. Ich halte sie die ganze Zeit im Arm. Bei mir ist sie in Sicherheit. Elliot findet Mia langweilig. Sie sabbert und weint. Und wenn sie AA macht, rümpft er die Nase. Wenn Mia weint, kümmert sich Elliot nicht darum. Ich halte sie und halte sie, bis sie aufhört. Sie schläft in meinen Armen ein. Mia, flüstere ich. Was hast du gesagt? Fragt Mami mit kreidebleichem Gesicht. Mia. Ja, ja, mein liebster Junge. Ihr Name ist Mia. Und dann fängt Mami vor lauter Freude an, dicke Tränen zu weinen. Ich biege in die Auffahrt ein, stoppe vor Moms und Dads Haustür, lade Mias Gepäck aus und schleppe es in die Vorhalle. Wo ist denn die ganze Bande? Mias Schmollen ist rekordverdächtig. Außer der Haushälterin meiner Eltern ist niemand anwesend. Sie ist eine Austauschstudentin, deren Namen ich mir nicht merken kann. Willkommen zu Hause, sagt sie in ihrem förmlichen Englisch zu mir. Dabei starrt sie mich aus großen Kuhaugen an. Oh Gott, es ist doch nur ein hübsches Gesicht, Schätzchen. Ich achte nicht auf die Haushälterin und beantworte stattdessen Mias Frage. Ich glaube, Mom hat Dienst und Dad ist bei einer Tagung. Du bist eine Woche zu früh zurückgekommen. Ich konnte diesen Flaubert keine Minute mehr ertragen. Ich musste einfach da raus, bevor ich ihm an die Gurgel springe. Ach, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Sie greift nach einem ihrer Koffer, öffnet ihn noch in der Vorhalle und fängt an, darin herumzuwühlen. Ja! Sie drückt mir eine schwere, quadratische Schachtel in die Hand. Aufmachen, befiehlt sie und strahlt mich an. Die Frau ist ein Energiebündel. Voller Argwohn öffne ich die Schachtel und stoße auf eine Schneekugel mit einem schwarzen, mit Glitzer bedeckten Konzertflügel. Es ist das kitschigste Ding, das ich je gesehen habe. »Das ist eine Spieluhr. So.« Sie nimmt sie mir ab, schüttelt sie kräftig und dreht dann einen kleinen Schlüssel auf der Unterseite um. Begleitet von einer bunten Glitzerwolke erklingt eine blecherne Version der Marseillaise. »Was soll ich damit? Ich muss lachen.« Weil es so typisch Mia ist. Ganz toll, Mia. Vielen Dank. Ich umarme sie und sie mich auch. Ich wusste, dass es dich zum Lachen bringen wird. Sie hat recht. Sie kennt mich eben gut. Also, jetzt erzählst du mir von dem Mädchen, sagt sie. Doch wir werden dadurch unterbrochen, dass Grace zur Tür hereinstürmt. Mutter und Tochter fallen sich um den Hals, was mir eine kleine Gnadenfrist verschafft. »Es tut mir so leid, dass ich dich nicht abholen konnte, Schatz«, meint Grace. »Ich hatte Dienst, du siehst so erwachsen aus. Christian, kannst du Mias Sachen nach oben bringen? Gretchen hilft dir dabei.« »Tatsächlich? Seit wann bin ich Gepäckträger?« »Ja, Mom.« Ich verdrehe die Augen. Dass Gretchen mich bei dieser Gelegenheit weiter anschmachten wird, hat mir gerade noch gefehlt. Nachdem das erledigt ist, teile ich den beiden mit, dass ich einen Termin mit meinem Personal-Trainer habe. Rasch küsse ich sie und flüchte, bevor sie mich weiter mit Fragen über Anna löchern können. Bastille, mein Trainer, nimmt mich hart ran. Heute steht in seinem Sportstudio Kickboxen auf dem Programm. »Du bist in Portland ein Schlaffi geworden, mein Junge«, höhnisch grinst er mich an, nachdem ich seinen Roundhouse-Tritt auf die Matte befördert hat. Bastille ist beim Sport ein Anhänger der strengen Schule, was mir gut in den Kram passt. Ich rapple mich auf. Wie gern würde ich ihn auf die Matte legen, aber er hat recht, heute macht er mich so richtig zur Minna. Ich habe keine Chance. »Was gibt's? Du bist nicht bei der Sache, Mann«, fragt er, nachdem wir fertig sind. »Das Leben, du weißt schon«, antworte ich mit gespielter Gleichgültigkeit. »Klar. Bist du diese Woche in Seattle?« »Ja, gut, dich werden wir schon wieder auf Vordermann bringen.« Als ich nach Hause jogge, fällt mir das Geschenk zu Annas Wohnungseinweihung wieder ein. Ich schicke Elliot eine SMS. »Wie lautet Annas und Kates Adresse? Ich möchte sie mit einem Geschenk überraschen.« Er simst mir die Adresse, die ich an Andrea weiterleite. Gerade fahre ich mit dem Aufzug hinauf ins Penthouse, als Andrea antwortet. »Champagner und Ballon unterwegs. Ah.« Oben in der Wohnung übergibt Taylor mir ein Paket. »Das wurde für Sie geliefert, Mr. Gray.« »Oh ja.« Ich erkenne die diskrete Verpackung, die Reitgerte. »Danke.« »Mrs. Jones sagt, sie kommt morgen am späten Nachmittag zurück.« »Okay, ich glaube, das war für heute alles, Taylor.« »Gut, Sir«, antwortet er mit einem höflichen Lächeln und zieht sich in sein Büro zurück. Ich gehe mit der Gerte ins Schlafzimmer. Sie eignet sich optimal, um Anna in meine Welt einzuführen. Nach eigenem Eingeständnis hat sie, abgesehen davon, dass ich sie letztens nachts versohlt habe, keinerlei Vergleichsmöglichkeiten in Sachen Körperstrafen. Und es hat sie angemacht. Also muss ich es mit der Gerte langsam angehen, damit es angenehm für sie ist. Wirklich angenehm. Die Reitgerte ist perfekt. Ich werde ihr beweisen, dass sich die Angst nur in ihrem Kopf abspielt. Wenn sie sich erst einmal daran gewöhnt hat, können wir weitermachen. Ich hoffe, dass wir weitermachen können. Wir werden uns Zeit lassen und nur das tun, womit sie klarkommt. Wenn es klappen soll, müssen wir uns an ihr Tempo halten, nicht an meines. Ich werfe noch einen Blick auf die Gerte und lege sie dann in den Wandschrank. Bis morgen. Als ich den Laptop aufklappe, um zu arbeiten, läutet das Telefon. Ich hoffe, dass es Anna ist, aber leider ist es nur Elena. Hätte ich sie anrufen sollen? »Hallo Christian, wie geht es dir?« »Gut, danke. Bist du aus Portland zurück?« »Ja. Lust, heute Abend essen zu gehen?« »Heute nicht. Mia ist gerade aus Paris gekommen. Ich wurde nach Hause befohlen.« »Aha. Von Mama Gray? Wie geht es ihr?« »Mama Gray? Gut, glaube ich. Warum? Weißt du etwas, das ich nicht weiß? Nur eine Frage. Sei doch nicht gleich so empfindlich, Christian.« »Ich rufe dich nächste Woche an. Vielleicht klappt es ja dann mit dem Abendessen.« »Geht in Ordnung. Ich habe dich schon seit einer Weile nicht mehr auf dem Radarschirm. Außerdem habe ich eine Frau kennengelernt, die deinen Ansprüchen genügen könnte.« »Ich auch.« Ich gehe nicht auf ihre Bemerkung ein. »Dann bis nächste Woche.« Beim Duschen überlege ich, dass Anna vielleicht deshalb so anziehend auf mich wirkt, weil ich sie hofieren muss. Oder liegt es an Anna selbst? Es ist ein sehr nettes Abendessen. Meine Schwester ist zurück und eine Prinzessin wie eh und je. Die übrigen Familienmitglieder sind nur ihre Untertanen, die sie um den Finger wickeln kann. Da alle ihre Kinder zu Hause sind, ist Grace in ihrem Element. Sie hat gekocht, Mias Lieblingsessen. Vor dem Frittieren in Buttermilch mariniertes Backhähnchen mit Kartoffelpüree und brauner Soße. Ich muss zugeben, dass das auch eines meiner Lieblingsessen ist. »Erzähl mir von Anastasia«, verlangt Mia, als wir am Küchentisch sitzen. Elliot lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinter dem Kopf. »Das muss ich auch hören. Du weißt schon, dass sie ihm die Unschuld geraubt hat.« »Elliot«, tadelt Grace und schlägt mit einem Geschirrtuch nach ihm. »Autsch«, er wehrt sich. Ich verdrehe die Augen. »Ich habe ein Mädchen kennengelernt.« Ich zucke die Achseln. »Ende der Geschichte.« »Spann uns nicht so auf die Folter«, protestiert Mia schmollend. »Mia, ich finde, er hat recht. Mehr braucht er nicht zu sagen.« Carrick wirft ihr über den Rand seiner Brille einen väterlich missbilligenden Blick zu. »Ihr lernt sie alle morgen beim Abendessen kennen, richtig, Christian?« fügt Grace mit einem vielsagenden Lächeln hinzu. »Oh, Scheiße.« »Kate kommt auch«, reizt mich Elliot. Verdammter Troublemaker. Ich erdolche ihn mit Blicken. Ich kann es kaum erwarten. Sie muss große Klasse sein. Mia hüpft auf ihrem Stuhl. Ja, ja, murmle ich und zermartere mir das Hirn nach einer Möglichkeit, mich vor dem Abendessen morgen zu drücken. Elena hat sich nach dir erkundigt, Schatz, sagt Grace. Ach, hat sie das? Ich spiele den Gelangweilten, eine Rolle, die ich nach jahrelanger Übung gut beherrsche. Sie meint, sie hätte dich seit einer Weile nicht gesehen. Ich war geschäftlich in Portland. Apropos Geschäfte, ich sollte jetzt besser gehen. Ich muss morgen ein wichtiges Telefonat führen und mich darauf vorbereiten. Aber du hattest doch noch gar keinen Nachtisch. Es gibt Apfelauflauf. Verführerisch. Nur, dass sie mich wegen Anna ins Verhör nehmen werden, wenn ich bleibe. Ich muss los, die Arbeit ruft. Schatz, du arbeitest zu viel, verkündet Grace und will aufstehen. Bleib sitzen, Mom. Bestimmt hilft dir Elliot nach dem Essen mit dem Geschirr. Was? Elliots Miene verfinstert sich. Ich zwinkere ihm zu, verabschiede mich und schicke mich zum Gehen an. Aber morgen kommst du doch, fragt Grace mit zu viel Hoffnung in der Stimme. Wir werden sehen. Mist. Es macht ganz den Anschein, als würde Anastasia Steele meine Familie kennenlernen. Ich bin nicht sicher, wie ich dazu stehe. Sonntag, 29. Mai 2011. Shake Your Hips von den Rolling Stones dröhnt mir in den Ohren, als ich die Fourth Avenue entlang rase und rechts in die Wine Street abbiege. Es ist 6:45 morgens und es geht den ganzen Weg bergab, bis zu ihrer Wohnung. Sie zieht mich magisch an. Ich will sehen, wo sie wohnt. Irgendwas zwischen Kontrollfreak und Stalker. Ich kichere in mich hinein. Ich fahre doch nur spazieren, wir leben in einem freien Land. Der Wohnblock ist ein gesichtsloses Backsteingebäude mit dunkelgrün gestrichenen Fensterrahmen, also typisch für dieses Viertel. Das Haus steht in einer guten Gegend, unweit der Kreuzung Vine Street und Western. Ich male mir aus, wie Anna zusammengerollt unter ihrer Decke und ihrem cremefarbenen und blau gemusterten Kilt im Bett liegt. Ich fahre einige Häuserblocks weiter in Richtung Markt. Die Händler bauen gerade ihre Stände auf. Ich schlängle mich zwischen Lastwagen mit Obst und Gemüse und den Kühllastern durch, die frisch gefangenen Fisch bringen. Das ist das Herz der Stadt. Selbst an einem grauen, kühlen Morgen pulsiert hier das Leben. Das Wasser des Sound erinnert an eine bleigraue Glasfläche, passend zum Himmel. Doch auch das tut meiner guten Laune keinen Abbruch. Heute ist der Tag. Nach dem Duschen ziehe ich Jeans und ein Leinenhemd an. Dann nehme ich einen Haargummi aus der Kommode, stecke ihn ein und gehe ins Arbeitszimmer, um Anna eine Mail zu schicken. Von Christian Grey, betreff mein Leben in Zahlen, Datum 29. Mai 2011, 8:04 an Anastasia Steele. Du wirst später den Zugangscode für die Tiefgarage des Escala brauchen. 146963. Stell den Wagen in Parkbucht 5, das ist eine von meinen. Der Code für den Aufzug lautet 1880. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Kurz darauf erfolgt die Antwort. Von Anastasia Steele, betreff ein erstklassiger Jahrgang. Datum 29. Mai 2011, 8:08 an Christian Grey. Verstanden, Sir. Danke für den Champagner und den Charlie Tango Luftballon, der inzwischen an meinem Bettpfosten angebunden ist. Anna. Das Bild von Anna mit meiner Krawatte an ihr Bett gefesselt taucht vor meinen Augen auf. Ich rutsche auf meinem Stuhl herum. Hoffentlich ist sie mit ihrem Bett nach Seattle umgezogen. Von Christian Grey, betreff Night, Datum 29. Mai 2011, 8:11, an Anastasia Steele. Gern geschehen, sei pünktlich, Charlie Tango ist ein echter Glückspilz. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Da sie nicht antwortet, krame ich mir etwas zum Frühstück aus dem Kühlschrank. Gail hat mir ein paar Croissants dagelassen. Und zum Mittagessen einen Caesar Salad mit Huhn, der für zwei reicht. Hoffentlich mag Anna so etwas. Allerdings stört es mich auch nicht, zwei Tage am Stück das gleiche zu essen. Während ich frühstücke, erscheint Taylor. Guten Morgen, Mr. Gray. Hier sind die Sonntagszeitung. Danke. Heute um 1 kommt Anastasia und um 13:30 eine Dr. Green. Gut, Sir. Steht sonst noch etwas auf dem Programm? Ja, Anna und ich sind heute Abend bei meinen Eltern zum Essen eingeladen. Taylor neigt den Kopf und wirkt kurz überrascht. Doch er reißt sich zusammen, dreht sich um und verschwindet in seinem Büro. Ich widme mich wieder meinem Croissant mit Aprikosenmarmelade. Ja, ich nehme sie mit zu meinen Eltern. Was ist schon groß dabei? Ich bin so nervös, dass ich einfach nicht zur Ruhe komme. Es ist 11:45. Quälend schleppt sich die Zeit dahin. Ich gebe es auf, arbeiten zu wollen, nehme die Sonntagszeitung mit ins Wohnzimmer, mache Musik an und lese. Zu meiner Überraschung entdecke ich im Lokalteil ein Foto von Anna und mir, aufgenommen bei der Abschlussfeier an der WSU. Sie sieht reizend aus, wenn auch ein wenig erstaunt. Ich höre, wie die doppelflügelige Tür aufgeht, und da ist sie. Ihr Haar ist offen, ein wenig zerzaust und sexy. Außerdem hat sie das pflaumenblaue Kleid an, das sie beim Abendessen im Heathman getragen hat. Sie sieht hinreißend aus. Bravo, Miss Steele. Dieses Kleid. Bewunderung schwingt in meinem Tonfall mit, als ich auf sie zuschlendere. Willkommen zurück, Miss Steele, flüstere ich, umfasse ihr Kinn und küsse sie zärtlich auf die Lippen. Hi, erwidert sie. Ihre Wangen sind leicht gerötet. Du bist pünktlich. Ich mag pünktliche Menschen. Komm. Ich nehme sie an der Hand und führe sie zur Couch. Ich muss dir etwas zeigen. Nachdem wir uns gesetzt haben, reiche ich ihr die Seattle Times. Das Foto bringt sie zum Lachen. Nicht unbedingt die Reaktion, mit der ich gerechnet habe. Dann bin ich jetzt also deine Freundin? Frotzelt sie. Sieht ganz so aus, und wenn es in der Zeitung steht, muss es ja wohl stimmen. Seit sie hier ist, fühle ich mich ruhiger. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie hier ist. Sie hat nicht die Flucht ergriffen. Ich stecke ihr eine weiche, seidige Haarsträhne in das Ohr. Es juckt mir in den Fingern, ihr einen Zopf zu flechten. Nun, Anastasia, inzwischen hast du ja ein genaueres Bild von mir als bei deinem letzten Besuch. Ja, ihr Blick ist eindringlich, wissend. Und trotzdem bist du wiedergekommen. Sie nickt mit einem anzüglichen Lächeln. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ich wusste doch, dass du abgefuckt bist, Anna. Hast du schon etwas gegessen? Nein. Gar nichts? Okay, dagegen müssen wir was unternehmen. Ich fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Bist du hungrig? Frage ich bemüht ruhig. Nicht auf etwas Essbares, neckt sie mich. Wow. Sie könnte sich genauso gut direkt mit meinem Unterleib unterhalten. Ich beuge mich vor, presse die Lippen auf ihr Ohr und atme ihren berauschenden Duft ein. Miss Steele ist wieder mal mit Feuereifer bei der Sache, wie gewohnt. Aber, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten, ich auch nicht. Allerdings wird Dr. Green gleich hier sein. Ich lehne mich zurück. Ich wünschte, du würdest regelmäßig etwas essen, flehe ich sie an. Was kannst du mir über Dr. Green erzählen? Wechselt sie geschickt das Thema. Sie ist die beste Gynäkologin in Seattle. Das sollte wohl genügen. Wenigstens hat mein Hausarzt das zu meiner Sekretärin gesagt. Ich dachte, dein Hausarzt untersucht mich. Und erzähl mir nicht, du bist in Wirklichkeit eine Frau, denn das werde ich dir ganz bestimmt nicht abkaufen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht lospruste. Ich halte es für angemessener, wenn du von einer Spezialistin untersucht wirst. Du nicht auch? Sie sieht mich zwar zweifelnd an, nickt aber. Und jetzt noch ein Punkt, vor dem ich mich nicht drücken kann. Anastasia, meine Mutter möchte gern, dass du heute Abend mit zum Essen kommst. Ich glaube, Elliot fragt Kate, ob sie auch mitkommt. Ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Es wird ziemlich seltsam werden, dich meiner Familie vorzustellen. Sie nimmt sich einen Moment Zeit, um diese Informationen zu verarbeiten und schleudert dann kampfeslustig ihr Haar zurück. Schämst du dich für mich? Ihre Stimme klingt gepresst. Ach, Herr Jemine, natürlich nicht. Wie kann sie so einen Unsinn daherreden? Ich bedenke sie mit einem gekränkten und verärgerten Blick. Warum hat sie nur so wenig Selbstbewusstsein? Wieso ist es dann seltsam? Fragt sie. Weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Ich kann meinen Unmut nicht verhehlen. Und warum darfst du die Augen verdrehen und ich nicht? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich das getan habe. Sie provoziert mich schon wieder. Das geht mir meistens ebenfalls so, faucht sie mich an. Mist, streiten wir etwa? Taylor räuspert sich. »Dr. Green ist hier, Sir«, meldet er. »Bringen Sie sie bitte in Miss Steels Zimmer.« Als Anna sich fragend zu mir umdreht, halte ich ihr die Hand hin. »Du kommst doch nicht etwa mit?« Offenbar findet sie die Situation gleichzeitig peinlich und amüsant. Ich lache auf und in meinem Körper regt sich etwas. Ich würde einiges springen lassen, wenn ich zusehen dürfte, das kann ich dir versichern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gute Frau Doktor sich darauf einlassen würde. Sie nimmt meine Hand, worauf ich sie in meine Arme ziehe und küsse. Ihr Mund ist warm und einladend weich. Meine Hände gleiten in ihr Haar und ich küsse sie noch leidenschaftlicher. Als ich zurückweiche, wirkt sie entrückt. Ich lehne die Stirn an ihre. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich kann es kaum erwarten, dich endlich auszuziehen. Ich fasse es nicht, wie sehr ich dich vermisst habe. Komm, ich möchte Dr. Green auch kennenlernen. Du kennst sie nicht? Nein. Hand in Hand gehen Anna und ich nach oben in das Zimmer, das ihres sein wird. Dr. Green hat den starren Blick einer Kurzsichtigen, der so durchdringend ist, dass ich mich ein wenig beklommen fühle. »Mr. Gray«, sagt sie und schüttelt meine ausgestreckte Hand. Sie hat einen festen Händedruck und lässt sich offenbar kein X für ein U vormachen. »Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten.« Ich schenke ihr ein wohlwollendes Lächeln. »Danke, dass Sie es lukrativ genug für mich gemacht haben, Mr. Gray. Miss Steel«, wendet sie sich höflich an Anna. »Mir ist klar, dass sie einzuschätzen versucht, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Sicher denkt sie, dass ich mir jetzt den Schnauzbart zwirbeln sollte wie ein Schurke in einem Stummfilm. Sie dreht sich um und wirft mir einen vielsagenden Blick zu, der offenbar »verschwinde« bedeuten soll. »Okay. Ich gehe mal wieder nach unten«, gebe ich mich geschlagen, obwohl ich zu gern zuschauen würde. Die Reaktion der guten Frau Doktor auf diesen Vorschlag wäre sicher filmreif. Der Gedanke allein bringt mich zum Grinsen, als ich mich ins Wohnzimmer trolle. Da Anna jetzt nicht mehr bei mir ist, werde ich wieder von Unruhe ergriffen. Um mich abzulenken, breite ich zwei Platzdeckchen auf dem Küchentresen aus. Das tue ich erst zum zweiten Mal, und beim ersten Mal war es auch für Anna. »Du wirst langsam zum Weichei, Gray.« Zum Mittagessen wähle ich einen Chablis aus, einen der wenigen Chardonnays, die mir schmecken. Anschließend setze ich mich aufs Sofa und blättere den Sportteil der Zeitung durch. Mit der Fernbedienung stelle ich meinen iPod lauter, in der Hoffnung, dass die Musik mir helfen wird, mich auf den gestrigen Sieg der Seattle Mariners gegen die New York Yankees zu konzentrieren, damit ich mir nicht ständig ausmale, was Anna und Dr. Green da oben treiben. Endlich höre ich Schritte auf dem Flur. Ich blicke auf, als die beiden hereinkommen. »Fertig?«, frage ich und drücke auf die Fernbedienung, um die Arie zum Verstummen zu bringen. »Ja, Mr. Gray, passen Sie gut auf Miss Steel auf. Sie ist eine bildschöne und kluge junge Frau.« Was hat Anna ihr erzählt? »Genau das war meine Absicht«, kontere ich und werfe Anna einen Blick aller »Was zum Teufel war das geradezu?« Sie klimpert ahnungslos mit den Wimpern. »Gut.« »Also liegt es nicht an etwas, das sie gesagt hat.« »Ich schicke Ihnen die Rechnung zu«, verkündet Dr. Green. »Noch einen schönen Tag und alles Gute für Sie, Anna.« Als sie mir beim Händeschütteln freundlich zulächelt, werden kleine Fältchen in ihren Augenwinkeln sichtbar. Taylor begleitet sie zum Aufzug und schließt diskret die doppelflügelige Tür zur Vorhalle. »Und wie war's?«, frage ich, noch immer ein wenig ratlos wegen Dr. Greens Bemerkung. »Gut.« »Danke. Sie meint, ich muss die nächsten 4 Wochen auf jegliche sexuelle Aktivität verzichten.« »Was soll das, verdammt?« Ich starre sie entgeistert an. Annas ernste Miene weicht einem triumphierenden und höhnischen Grinsen. »Erwischt!« »Gut geschauspielert, Miss Steel.« Als sich meine Augen verengen, vergeht ihr das Grinsen im Nu. »Erwischt!« Ich kann mir ein Feixen nicht verkneifen. Ich schlinge die Arme um ihre Taille und ziehe sie an mich. Mein Körper hungert nach ihr. »Sie sind unverbesserlich, Miss Steel.« Ich fahre ihr mit den Händen ins Haar, küsse sie grob und überlege, ob ich sie über dem Küchentresen ficken soll, um ihr eine Lektion zu erteilen. »Alles zu seiner Zeit, Gray.« So gern ich dich gleich hier auf der Stelle nehmen würde, aber du musst dringend etwas essen, und ich auch. Ich will schließlich nicht, dass du mir ohnmächtig wirst, murmle ich. Ist das der einzige Grund, warum du mich willst, wegen meines Körpers? Fragt sie. Wegen deines Körpers und wegen deines losen Mundwerks. Ich küsse sie noch einmal und stelle mir vor, was später geschehen wird. Meine Küsse werden leidenschaftlicher, die Lust lässt meinen Körper hart werden. Ich will diese Frau. Doch ich lasse sie los, bevor ich sie noch gleich hier auf dem Fußboden durchvögle. Wir sind beide atemlos. »Was ist das für eine Musik?« erkundigt sie sich mit belegter Stimme. »Villa Lobos, eine Arie aus Bacchianas Brasileiras. Schön, nicht?« »Ja«, bestätigt sie und schaut zum Frühstückstresen hinüber. Ich hole den Caesar Salad mit Hühnchen aus dem Kühlschrank, stelle ihn zwischen die Platzdeckchen und frage sie, ob sie Salat mag. »Ja, wunderbar, danke«, sie lächelt. Dann fördere ich den Chablis zutage. Dabei spüre ich ihren Blick auf mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so häuslich sein kann. »Was denkst du gerade?«, will ich wissen. »Ich habe nur zugesehen, wie du dich bewegst.« »Und?«, erwidere ich, kurz aus dem Konzept gebracht. »Du bewegst dich sehr anmutig«, antwortet sie leise. Ihre Wangen laufen rosig an. »Vielen Dank, Miss Steele.« Ich setze mich neben sie, unsicher, wie ich auf dieses reizende Kompliment reagieren soll. Noch nie hat mich jemand als anmutig bezeichnet. »Chablis?« »Bitte.« »Nimm dir etwas Salat. Also erzähl. Für welche Methode hast du dich entschieden?« »Für die Minipille«, sagt sie. »Und du bist sicher, dass du daran denkst, sie regelmäßig zu nehmen? Jeden Tag zur selben Zeit?« Sie macht ein überraschtes Gesicht und errötet. »Ich bin sicher, du wirst mich daran erinnern«, entgegnet sie leicht sarkastisch, worauf ich lieber nicht eingehe. »Du hättest die Spritze nehmen sollen.« »Ich werde die Alarmfunktion in meinem Kalender entsprechend einstellen. Und jetzt iss.« Sie steckt einen Bissen in den Mund, dann noch einen und noch einen. Sie isst tatsächlich. »Kann ich also Caesar Salad mit Hühnchen auf Mrs. Jones Liste setzen?«, frage ich. »Ich dachte, ich erledige das Kochen.« »Ja, wirst du.« Sie ist vor mir fertig. Offenbar hatte sie einen Bärenhunger. »Wie immer mit Feuereifer dabei, Miss Steele.« »Ja«, flüstert sie und wirft mir durch ihre Wimpern einen schüchternen Blick zu. »Verdammt, da ist es wieder. Ihre Anziehungskraft.« Wie in Trance stehe ich auf und ziehe sie in meine Arme. »Willst du es wirklich?«, raune ich, während ich lautlos »Sag ja« flehe. »Noch habe ich den Vertrag nicht unterschrieben.« »Das weiß ich, aber neuerdings verstoße ich gegen sämtliche Regeln.« »Wirst du mich schlagen?« »Ja, aber diesmal wird es nicht wehtun. Im Moment habe ich kein Bedürfnis, dich zu bestrafen. Wärest du gestern Abend hier gewesen, hätte die Sache anders ausgesehen.« Entsetzen malt sich auf ihrem Gesicht. »Oh, Baby. Lass dir von keinem etwas anderes einreden, Anastasia. Einer der Gründe, warum Menschen wie ich so etwas tun, ist, dass wir entweder gern Schmerzen zufügen oder erleiden. So einfach ist das. Du allerdings nicht. Darüber habe ich gestern sehr lange nachgedacht.« Ich schlinge die Arme um sie und drücke sie gegen meine wachsende Erektion. »Und bist du zu einem Ergebnis gelangt?«, haucht sie. »Nein, aber jetzt habe ich nur einen einzigen Wunsch. Dich fesseln und vögeln, dass dir Hören und Sehen vergeht. Bist du bereit dafür?« Ihre Miene wird hintergründig und sinnlich, und sexuelle Neugier wird sichtbar. »Ja«, flüstert sie, und das Wort klingt so weich wie ein Seufzer. »Schwein gehabt.« »Sehr gut. Komm mit.« Ich führe sie nach oben in mein Spielzimmer, meinen Zufluchtsort, wo ich mit ihr machen kann, was ich will. Kurz schließe ich die Augen und lasse mir die Vorfreude auf der Zunge zergehen. Bin ich je zuvor so geil gewesen? Ich mache die Tür hinter uns zu, lasse ihre Hand los und betrachte sie. Beim Luftholen öffnet sie die Lippen. Sie atmet schnell und flach. Ihre Augen sind geweitet, bereit, voller Erwartung. »Solange du in diesem Zimmer bist, gehörst du mir. und ich kann mit dir machen, was ich für richtig halte. Verstehst du das?« Sie fährt sich mit der Zunge rasch über die Oberlippe und nickt. »Braves Mädchen. Zieh deine Schuhe aus.« Sie schluckt und streift ihre hochhackigen Sandalen ab. Ich hebe sie auf und stelle sie ordentlich neben die Tür. »Gut, zögere nicht, wenn ich etwas von dir verlange. Und jetzt werde ich dir dieses Kleid ausziehen. Darauf freue ich mich schon seit Tagen.« Ich halte inne, um mich zu vergewissern, dass sie mir auch aufmerksam zuhört. »Ich will, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst, Anastasia. Du hast einen wunderschönen Körper, und es macht Spaß, ihn anzusehen. Wenn es nach mir ginge, könnte ich dich den ganzen Tag ansehen. Ich will, dass du dich weder schämst noch verlegen bist. Verstehst du das?« »Ja.« »Ja, was?« Mein Tonfall wird schärfer. »Ja, Sir.« »Ist das auch wahr?« »Ich will, dass du locker wirst, Anna.« »Ja, Sir.« »Gut. Und jetzt heb die Arme.« Langsam hebt sie die Arme über den Kopf. Ich nehme den Saum ihres Kleids und ziehe es vorsichtig hoch, bis ihr Körper Zentimeter um Zentimeter in Sicht kommt. Nur für meine Augen bestimmt. Als sie nackt ist, trete ich zurück, um mich an ihrem Anblick zu weiden. Beine, Hüften, Bauch, Po, Titten, Schultern, Gesicht, Mund. Sie ist ein Traum. Ich falte ihr Kleid zusammen und lege es auf die Spielzeugtruhe. Dann umfasse ich unsanft ihr Kinn. »Du kaust schon wieder auf deiner Lippe. Du weißt doch, welche Wirkung das auf mich hat.« Weise ich sie zurecht. »Dreh dich um.« Sie gehorcht und wendet sich zur Tür. Ich öffne den Verschluss ihres BHs, streife ihr die Träger über die Arme und streiche dabei mit den Fingerspitzen ihre Haut entlang. Dabei spüre ich, wie sie unter meiner Berührung erbebt. Nachdem ich ihr den BH ausgezogen habe, werfe ich ihn auf ihr Kleid. Ganz dicht stehe ich hinter ihr, ohne sie zu berühren, lausche ihren schnellen Atemzügen und spüre die Wärme, die ihre Haut abstrahlt. Sie ist erregt, und da ist sie nicht die Einzige. Ich fasse mit beiden Händen ihr Haar so zusammen, dass es ihr über den Rücken fällt. Es fühlt sich unbeschreiblich seidenweich an. Ich wickle es mir um eine Hand und ziehe daran, dass ihr Kopf zur Seite sinkt und sie ihren Hals meinen Lippen darbietet. Ich fahre mit der Nase von ihrem Ohr bis zur Schulter und wieder zurück und sauge ihren himmlischen Duft ein. Mann, sie riecht so gut. Du riechst göttlich wie immer, Anastasia. Ich hauche einen Kuss in die Kuhle unter ihrem Ohr, dorthin, wo ihr Puls schlägt. Sie stöhnt. Still. Ganz still sein. Ich hole das Haarband aus der Hosentasche, nehme ihr Haar in die Hand und flechte es langsam. Ich genieße es, wie der Zopf immer wieder ihren makellosen Rücken streift. Geschickt binde ich ihn mit dem Haarband zusammen und ziehe ruckartig daran, so dass sie einen Schritt rückwärts machen und ihren Körper an meinen pressen muss. »Ich möchte, dass dein Haar zu einem Zopf geflochten ist, solange wir hier drin sind«, flüstere ich. »Dreh dich um.« Sie gehorcht sofort. »Wenn ich dir befehle, in dieses Zimmer zu kommen, wirst du genauso bekleidet sein, nur mit deinem Höschen. Hast du verstanden?« »Ja.« »Ja, was?« »Ja, Sir.« »Braves Mädchen.« Sie lernt schnell. Ihre Arme hängen seitlich herunter, ihr Blick ist auf mich gerichtet. Sie wartet. »Wenn ich dir befehle, in dieses Zimmer zu kommen, wirst du dich dort drüben hinknien.« Ich zeige auf eine Zimmerecke neben der Tür. »Tu es.« Sie wirkt ein wenig verdattert, doch bevor ich es ihr noch einmal sagen muss, dreht sie sich um und kniet sich so hin, dass ihr Gesicht auf mich und den Raum gerichtet ist. Ich gebe ihr die Erlaubnis, sich auf die Fersen zu kauern, und sie gehorcht. »Leg Hände und Unterarme auf deinen Schenkeln ab.« »Gut. Jetzt spreiz die Knie. Weiter.« »Ich will dich sehen, Baby.« »Noch weiter.« »Deine Möse sehen.« »Perfekt. Und jetzt sieh zu Boden.« »Schau nicht mich oder das Zimmer an. Nun kannst du da sitzen, während sich deine Gedanken überschlagen und du dir ausmalst, was ich als nächstes mit dir mache.« Als ich zu ihr hinübergehe, bleibt ihr Kopf zu meiner Zufriedenheit unten. Ich strecke die Hand aus, lange nach ihrem Zopf und ziehe ihren Kopf so weit nach hinten, bis unsere Blicke sich treffen. Wirst du dir diese Stellung merken, Anastasia? Ja, Sir. Gut. Bleib so. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich marschiere an ihr vorbei, öffne die Tür und sehe mich rasch nach ihr um. Ihr Kopf ist gesenkt, die Augen sind starr auf den Boden gerichtet. Ein willkommener Anblick. Braves Mädchen. Am liebsten würde ich rennen, doch ich zügle meine Ungeduld und steuere zielstrebig auf mein Schlafzimmer in der unteren Etage zu. Bewahr dir wenigstens einen Teil deiner Scheißwürde, Gray. Im begehbaren Kleiderschrank ziehe ich mich nackt aus und hole meine Lieblingsjeans aus einer Schublade. Meine DJs, Dom-Jeans. Ich schlüpfe hinein und schließe alle Knöpfe bis auf den obersten. Aus derselben Schublade nehme ich die neue Reitgerte und einen grauen Morgenrock aus Waffelpiqué. Im Gehen schnappe ich mir noch ein paar Kondome und stopfe sie in die Hosentasche. Jetzt fängt der Spaß an. Showtime, Gray. Als ich zurückkomme, kauert sie noch in derselben Stellung. Den Kopf gesenkt, den Zopf auf dem Rücken, die Hände auf den Knien. Ich schließe die Tür und hänge den Morgenrock an einen Haken. Braves Mädchen, Anastasia, gut gemacht. Und jetzt steh auf. Sie steht auf, hält den Kopf aber weiter gesenkt. Du darfst mich ansehen. Sofort heben sich funkelnde blaue Augen. Ich werde dich jetzt anketten, Anastasia, gib mir deine rechte Hand. Als ich meine Hand ausstrecke, legt sie ihre hinein. Ohne sie aus den Augen zu lassen, drehe ich ihre Handfläche nach oben, fördere die hinter meinem Rücken versteckte Reitgerte zutage und lasse das Ende blitzschnell auf ihre Handfläche hinabsausen. Erschrocken krümmt sie die Hand und starrt mich überrascht an. »Wie fühlt sich das an?«, frage ich. Ihr Atem wird schneller und sie wirft einen raschen Blick auf mich, bevor sie wieder ihre Handfläche betrachtet. Antworte. »Okay«, sie runzelt die Stirn. »Nicht die Stirn runzeln«, warne ich sie. »Hat es wehgetan?« »Nein.« »Und das wird auch so bleiben. Verstehst du?« »Ja.« Ihre Stimme zittert ein wenig. »Das ist mein Ernst«, beteuere ich und zeige ihr die Reitgerte. »Braunes, geflochtenes Leder. Siehst du, ich bin ein guter Zuhörer.« Als sie mir erstaunt in die Augen schaut, zuckt ein Lächeln um meine Lippen. »Wir wollen doch, dass Sie zufrieden sind, Miss Steele. Komm.« Ich führe sie in die Mitte des Raums unter den Bondage-Rahmen. Dieses Gitter ist so konstruiert, dass ich die Handfesseln darüber ziehen lassen. Sie betrachtet erst das komplizierte Gitterwerk über sich und dann mich. »Wir werden hier anfangen, aber ich will dich im Stehen ficken. Am Ende werden wir dort drüben an der Wand sein.« Ich deute auf das Andreaskreuz. »Heb die Hände über den Kopf.« Sie tut es sofort. Ich greife nach den Ledermanschetten, die am Bondage-Rahmen hängen, und lege sie ihr nacheinander um beide Handgelenke. Aus dieser Nähe kann ich ihre Erregung und ihre Furcht spüren und sie berühren. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Sobald sie gefesselt ist, trete ich zurück und atme erleichtert auf. Endlich habe ich dich da, wo ich dich will, Anna Steele. Ich umrunde sie wie in Zeitlupe und bewundere die Aussicht. Wie kann eine Frau so scharf sein? Ein überaus reizender Anblick, sie so gefesselt hier stehen zu sehen, Miss Steele, und ausnahmsweise auch kein vorlautes Mundwerk. Das ist sehr schön. Ich trete vor sie, schiebe die Finger in ihr Höschen und ziehe es ganz, ganz langsam ihre langen Beine hinunter,